Der oberste Führer unserer Partei, unseres Staates und unserer Armee, Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, hielt am 1. Januar zu C106 2017 die Neujahrsansprache. Zuerst sandte er dem gesamten koreanischen Volk, das in gleicher Idee und ebensolchem Vorhaben und Willen mit der Partei Freud, Schmerz, Leben und Tod geteilt und beispiellose Schwierigkeiten überwunden hat, hochachtungsvoll seine herzlichen Grüße und Glückwünsche zum neuen, hoffnungsvollen Jahr. Auch den Südkoreanern, Auslandskoreanern und den fortschrittlichen Menschen und Freunden der Welt, die nach Souveränität und Gerechtigkeit streben, sandte er seine herzlichen Grüße. Kim Jong-un betonte, das Jahr 2016 war ein Jahr der revolutionären Feierlichkeiten und des großen Wandels gewesen, das in die Geschichte unserer Partei und unseres Vaterlandes besonders eingegangen ist. Im hohen revolutionären Elan aller Parteimitglieder, Offiziere und Soldaten der Volksarmee und des gesamten Volkes und in der großen Anteilnahme der Welt fand im Vorjahr der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas als ein großes politisches Treffen bedeutsam und feierlich statt. Auf dem 7. Parteitag wurde die ruhmreiche Kampfgeschichte unserer Partei, die unter der klugen Führung von Kim Il-sung und Kim Jong-il die koreanische revolutionäre Sache zum Städtensieg geleitet hat, stolz erfüllt bilanziert und eine grandiose Konzeption zur Vollendung der sozialistischen Sache unter dem Banner des Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ilismus dargelegt. Als ein Treffen der Sieger, auf dem die unbesiegbare Macht der großen Kim Il-sungistisch-kim-jong-ilistischen Partei nachhaltig demonstriert wurde und als ein Treffen des Ruhms, auf dem ein neuer Meilenstein für die Erfüllung der koreanischen revolutionären Sache gelegt wurde, wird der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas ewig in die Annalen des Vaterlandes eingehen. Im Vorjahr wurde bei der Verstärkung der Verteidigungskraft des Südkorea eine epochale Wende herbeigeführt, so dass die DVJK in eine Atommacht und Militärmacht im Osten verwandelt, die keine Feinde anzutasten wagen. Im 70-Tage-Kampf zu Ehren des 7. Parteitages und im 200-Tage-Kampf erzielte die DVJK im Vorjahr große Erfolge. Die brillanten Erfolge in allen Bereichen der Revolution und des Aufbaus im Vorjahr sind weder der guten Bedingungen noch dem Zufall zu verdanken. Die mysteriöse Quelle aller Wundertaten und Siege war eben die einmütige Geschlossenheit von Armee und Volk und der große Geist der selbstständigen Entwicklung. Wir sollten sich erneut zum Marsch im neuen Jahr für den größeren Sieg erheben, den brodelnden revolutionären Geist aus dem bewundernswerten Jahr 2016 weiter bekunden, somit in diesem Jahr bei der Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages einen epochalen Fortschritt erzielen und das Ideal und den Traum des Volkes in die Tat umsetzen. Auf die Erfüllung der 5-Jahres-Strategie für die Entwicklung der Wirtschaft des Staates sind alle Kräfte zu konzentrieren. Mittels der großen Triebkraft der selbstständigen Entwicklung den siegreichen Fortschritt des Sozialismus beschleunigen. Das ist die kämpferische Losung, die wir auf dem Marsch im neuen Jahr hochhalten sollen. Mit der Macht der selbstständigen Entwicklung ist der gesamtnationale Generalangriff für die Erfüllung der 5-Jahres-Strategie energisch zu unternehmen. Im Bereich Wissenschaft und Technik soll man auf die Nutzung der einheimischen Roh- und Brennstoffe und Anlagen den Schwerpunkt legen und für die Lösung der wissenschaftlichen und technischen Fragen bei der Modernisierung und Normalisierung der Produktion in den Fabriken und Betrieben die Hauptkraft einzusetzen. Im Kampf für die Erreichung der strategischen Ziele der Wirtschaft sollen die Bereiche Elektroenergie, Metall- und Chemieindustrie das Banner hochhalten. Im Bereich Chemieindustrie soll die Produktion im Vereinigten Wiener Werk Acta Febbra angekurbelt und die Kapazität der wichtigen Chemiefabriken ausgebaut und deren technischen Prozesse in koreanischer Prägung rekonstruiert und somit die Produktion von verschiedenen Chemiewaren erhöht werden. Die Kohlenindustrie und der Bereich Eisenbahntransport sollen die Kohle und Güter für die Kraftwerke, Metall- und Chemieindustrie vorrangig sichern und die Maschinenbauindustrie ist rasch zu entwickeln. In diesem Jahr sind die Leichtindustrie, die Landwirtschaft und das Fischereiwesen durchgreifend zu entwickeln, um bei der Steigerung des Volkslebens noch größere Fortschritte zu machen. Im Bauwesen ist der Bau der Liuming-Straße auf dem höchsten Niveau zu vollenden und sind die Kräfte auf den Bau des Kraftwerkes Danzon, auf die Modernisierung des Vereinigten Elektrolokomotivenwerkes Kimjong-tae, den Bau im Gebiet Wonsan und weitere wichtige Bauobjekte zu konzentrieren und mehr ausgezeichnete Bildungs- und Kultureinrichtungen und Wohnhäuser aufzubauen. Das ganze Land soll sich für die Arbeit der Territorialverwaltung erheben. Um in der Erfüllung der fünfjährigen Staatsstrategie zur Wirtschaftsentwicklung eine Wende herbeizuführen, soll man mit einem klaren Ziel die Wirtschafts- und Betriebsleitung schöpferisch durchführen. Das Ministerkabinett und die Wirtschaftsleitungsorgane sollen die einfallsreichen Pläne ausarbeiten und konsequent durchsetzen, um die allgemeine Volkswirtschaft auf die Bahn des Aufstiegs zu bringen und deren kontinuierliche Entwicklung zu sichern. In allen Bereichen der Kultur, wie Bildung, Gesundheitswesen, Sport, Literatur und Kunst, ist ein neuer revolutionärer Aufschwung zu machen, um den Aufbau einer zivilisierten Nation zu beschleunigen. In diesem Jahr, Jahr der Wissenschaft und Bildung, soll man eine staatliche, gesellschaftliche Kampagne für die Verbesserung der Anlagen und Milieus der Wissenschaft und Bildung durchführen. Die sozialistische politisch-militärische Stellung ist noch fester zu konsolidieren. Alle Soldaten und Bürger sollen mit der Partei Blut und Herz gemein haben und sich um sie im Denken und Willen moralisch und pflichttreu ehren zusammenschließen und für das Erstarken und Gedeihen des Landes standhaft kämpfen. In allen Bereichen der Parteiarbeit und des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens ist die Priorität der Volksmassen, Verkörperung der Volksanschauung und Philosophie von Suze konsequent zu verwirklichen und ein heftiger Kampf zur Bekämpfung des Autoritätsmissbrauchs und Bürokratismus, der Korruptionen und Verderbtheiten und Kräuter im Blumengarten des festen Zusammenschlusses durchzuführen. In diesem Jahr, wo die koreanische Volksarmee ihren 85. Gründungstag begeht, ist die Militärkraft mehr denn je zu verstärken. Die Parteiorganisationen sollen ihre Arbeit darauf konzentrieren, die ihre Bereiche und Einheit betreffenden Parteipolitiken und revolutionären Aufgaben konsequent zu verwirklichen. Es ist erforderlich, die Fragen, auf die die Partei Gewicht legt, die Schlüsselfragen zur Produktionssteigerung richtig zu fassen und durch Generalmobilmachung der Kräfte die Lösung zu finden. Die Organisationen von Jugendverband, Gewerkschaftsverband, Verband der Werktätigen der Landwirtschaft und Frauenbund sind alle zu mobilisieren, um im Generaleinsatz den Marsch für den großen Aufschwung zu unternehmen und alle Mitglieder zu den Erneuern und Schöpfern des Malima-Tempos zu machen. Die pulsierende Realität von heute verlangt, die Arbeitsatmosphäre und Einstellung der Funktionäre, die ersten Bannerträger für Durchsetzung der Parteipolitiken, zu verbessern. Alle Funktionäre sind dazu aufgerufen, ihrer erhabenen Mission vor der Partei und Revolution tief bewusst zu sein und Lokomotive zu sein, die an der Spitze der Formation die Massen zu leiten. Im Vorjahr haben wir auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas in Widerspiegelung des Wunsches der Nation zur Landesvereinigung und der Forderung der Epoche zuzeorientierte Richtlinie und Kurs auf die Vereinigung des Vaterlandes dargelegt und für deren Verwirklichung aktiv gekämpft. In diesem Jahr sollen wir mit vereinter Kraft der ganzen Nation den breiten Weg zur selbstständigen Vereinigung des Landes bahnen. Die ganze koreanische Nation im Norden, Süden und Ausland soll sich auf der Grundlage des Prinzips der Landesvereinigung, der gemeinsamen Sache der Nation, alles unterzuordnen, vereinigen und zusammenschließen und im gesamtnationalen Maßstab die Vereinigungsbewegung aktivieren. Sie hat die Provokation der vereinigungsfeindlichen Kräfte im In- und Ausland, die dem Streben der Nation nach der Vereinigung zuwiderlaufen, zu vereiteln. Wir werden auf jeden Fall mit unserer Kraft den Frieden und die Sicherheit unseres Staates verteidigen und zum Schutz des Friedens und der Stabilität der Welt aktiv beitragen. Die Partei der Arbeit Koreas und die Regierung der DVJK werden auch künftig den außenpolitischen Ideal Souveränität, Frieden und Freundschaft Treue halten und mit den Ländern, die die Souveränität verteidigen, gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um die gut nachbarlichen und Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen zu erweitern und zu entwickeln und die wahre internationale Gerechtigkeit zu verwirklichen. Auf diesem Platz des Beginns des neuen Jahres fühle ich mich Sorgen schwer, da ich daran denke, wie ich unser in der Welt bestes Volk noch glücklicher machen kann. Ich werde mich aufopferungsvoll dafür einsetzen, dass die Zeit, in der das ganze Volk mit dem Vertrauen zu Kim Il-sung und Kim Jong-il voller Zuversicht auf die Zukunft das Lied »Wir brauchen niemanden in der Welt zu beneiden« sang, nicht zum Moment der vergangenen Geschichte, sondern zur Realität von heute wird. An diesem Morgen des neuen Jahres schwöre ich feierlich, dass ich ein wahrer und treuer Diener des Volkes wird, der mit reinem Herzen unser Volk treu unterstützt. Solange der große Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus den Weg erhält und die ganze Armee und Bevölkerung mit einem Herzen und einer Seele um die Partei fest zusammengeschlossen sind, werden wir sicher den Sieg erringen.